Hirsch haben mehr als 10 Kaninchen. Und dann tut sie auch noch so, als wäre es nervt. Mädchen sein allein ist keine Tugend. Aber es scheint, als ob es das ist, was sie glaubt. Fett wäre ich, bekäme ich ein Stück Torte. Für jede Illusion, die sie mir raubt. Kann sein, dass sie mich nie mehr wieder sieht, wenn ich einmal fort bin. Einfach ist es nicht, doch ich liebe sie mehr, als sie erlaubt. Was fällt ihr ein, zu ihr zu sagen, sie wäre niedlich? Sie hat die Niedlichkeit eines jungen Wolfs. Ihr Gemüt ist alles andere als friedlich. Für ihre Zunge braucht sie einen Waffenschein. Hinschlägt, was hinterher kein Gras mehr, auch keine Rosen, wie sie immer wieder glaubt. Gesund wäre ich, bekäme ich einen Apfel, jedes Mal, wenn sie in meine Richtung haut. Kann sein, dass sie mich nie mehr wieder sieht, wenn ich einmal fort bin. Einfach ist es nicht, doch ich liebe sie mehr, als sie erlaubt. Wenn ich nicht selber so ein riesengroßes Schwein wäre, dann hätte es niemals mit uns Zweien so gut geklappt. Letztendlich bin auch ich ein ganz gemeiner, letztendlich passt auf jeden Eimer ein Gesicht. Sie liebt an mir den schäbigen Charakter und ihre Grausamkeit ist mir so schön vertraut. Grün und blau wäre ich, bekäme ich eine runter, für jeden guten Freund, der mir nicht glaubt. Kann sein, dass sie auch mich nie wieder seht, wenn sie einmal fort ist. Einfach ist es nicht, doch für was Besseres bin ich hoffnungslos versaut.